Tram 83. Hörspiel nach dem Roman von Fiston Mwanza Mujila. Wir warteten durch das Dunkel der Geschichte. Wir waren die Melkkühe eines Systems, das Profit aus unserer Jugend schlug und uns zermalmte. Wir waren der letzte Dreck. Wir hatten ein Ideal. Unschuld. Unschuld? Hast du gerade Unschuld gesagt? Unschuld ist doch nichts als Feigheit. Du musst mit der Zeit gehen, Bruder. Du hast dich kein bisschen verändert. Hier wird man nicht älter, hier sitzt man nur seine Zeit ab. Requiem. Das hier ist Neu-Mexiko. Jeder für sich und Scheiße für alle. Das Tram 83 war einer der Schuppen mit dem größten Angebot. Sein Ruf reichte weit über die Grenzen von Stadtland hinaus. Tram 83 sehen und sterben, schwärmten die Touristen, die aus allen Ecken der Welt kamen, um hier Geschäfte zu machen. Wünschen die Herren Gesellschaft? Tagsüber irrten sie wie Zombies durch ihre zahlreichen Minen und nachts landeten sie im Tram 83, um ihr Gedächtnis aufzufrischen. Sie haben große Lust, sich zu massieren, dich zu lecken, dich überall zu lecken, bis mir die Spucke wegbleibt. Ob Zufallsmusiker oder Prostituierte im Seniorenalter, ob Taschenspieler oder Erweckungskirchenprediger, deine Brüste löschen meinen Durst. Mechaniker, Allüren oder Nachtclub-Ärzte, ob ausgebildete Journalisten oder Transvestiten. Am Eingang zum Tram ein großes Schild. Nicht geeignet für Arme, Loser, Unbeschnittene, Geschichtswissenschaftler, Archäologen, Feiglinge, Psychologen, Geizhälse, Dummköpfe, Zahlungsunfähige. Und auch für euch, die ihr bedauerlicherweise unter 14 seid. Nicht zu vergessen für Abgeordnete des 12. Hauses, abgebrannte Grubenarbeiter, sadistische Studenten, Politiker der 2. Republik, Historiker, Besserwisser, Spitzel. Regel Nummer 1, lass dich niemals von einer hysterischen Kellnerin einschüchtern. Wir sind hier nicht in Moskau, ja? Hier herrscht Trinkgeldpflicht. Aber wir kennen die neue Welt, für uns gilt das nicht. Wir bekämpfen jede Form von gewaltsamer Trinkgeldeinforderung. Sollen die Kellnerinnen uns doch verklagen. Die Minen und ihre Touristen kennen mich, die kennen mich. Die Touristen und die Minen. Gigolo. Trinkgeld geben ist archaisch. Ich gebe was, wenn es mir passt. Dies ist keine Bar. Wo werden sie sich abreagieren, wenn es für ihre Fantasien nicht mehr die passenden Frauen gibt? Wo werden Sie Ihre Saat ausstreuen? Guten Abend, Monsieur. Wo werden Sie Ihre Enttäuschungen ertränken, wenn es zum Besaufen keinen Ort mehr gibt? Guten Abend, Bürger. Wo werden Sie die Hüften schwingen, wenn es keine Salsa mehr gibt? Salsa und Jazz wären auch nicht ewig. Wie werden Sie es dann anstellen, sich wie aserbaidschanische Touristen zu fühlen? Regel Nummer 10. Berührt, geführt, alles oder nichts. Wer verliert, gewinnt. Die Legende besagt, dass Stadtland erhobenen Hauptes untergehen wird. Und was machst du in deiner Freizeit? Weißt du noch, als wir zum ersten Mal losgezogen sind, der Laden zum Brechen vor... Verschon mich mit den alten Geschichten. Nebenbei inspizierte er die Rundungen, die in ihrem Sektor unterwegs waren. Hast du eine Freundin? Möglich. Wie die Zeit vergeht. Ich liebe das Geld. Du arbeitest hart, wie ich sehe. Nicht dein Problem. Ich sitze an einem Text. Die neue Welt. Die Küken essen ihr Brot im Schweiße ihrer Titten. Eine junge Dame blieb stehen. Sie verhandelten in Morsezeichen, wahrscheinlich über den Preis. Einziger Schönheitskanon bleibt der Fettsteiß. Die Schätzchen schwören alle auf den brasilianischen Po. Diesen Po muss man haben, den oder keinen. Aus Verzweiflung trinken sie ein Gebräu auf Sojabasis, nehmen Pillen und schlucken Präparate, die zur Vergrößerung der Schinken bei Schweinen gedacht sind. Die Wirkung lässt zu wünschen übrig. Es gibt den Ananas-Po, den Avocado-Po, den Luftballon-Po oder den Baseball-Po. Es gibt Po's, bei denen eine Backe sehr viel größer als die andere ist. Schiefe, kantige, rechteckige Po's und Po-Backen von alleine. Alle möglichen Gestalten fallen auf der Suche nach dem billigen Glück im Tram 83 ein. Regel Nummer 46. Ficke am Tag, ficke in der Nacht, ficke und ficke, denn du weißt nicht, was der nächste Tag dir bringt. Das Vampirviertel war zu Kolonialzeiten entstanden. Aus beständigen Materialien. Erbaut, um zu überdauern. Terrakotta-Ziegel von Flammenbäumen, Nadelhölzern und westindischen Frangipani gesäumte Straßen. Mit dir allein? Die ersten Europäer, die Gegend in Beschlag nahmen, starben wie gewohnt an den Folgen der prekären hygienischen und klimatischen Bedingungen. Ich kann ohne Zärtlichkeiten nicht leben. Es galt, diesen Ort um jeden Preis umzugestalten. Anständige Mauern errichten und das Gefühl des Exils und der Entwurzelung bekämpfen, das ihrem Business schadet. Ich bin Emilienne und frei wie der Ozean. Requiem, in dessen Adern das Blut eines russischen Reeders floss, war gekommen, sein Glück in der tropischen Hitze zu suchen. Ich fick nicht mehr, für heute Nacht bin ich erledigt. Im Sommer 1972 munkelte man im Tram 83, er habe slawische Wurzeln. Im Februar 1982 munkelte man im Tram 83, er habe vietnamesische Wurzeln. Ist was mit meinen Titten? Im September 1992 munkelte man im Tram 83, er habe komorische Wurzeln. Wir sind die Zivilisation der Eisenbahntrassen. Guten Abend. Ist sie noch frei? Ja, bitte. Woher kommst du? Aus dem Vampirviertel. Und davor, bevor du dort gelandet bist? Ich komme aus Hinterland. Wie das? Ich bin auf der Durchreise. Ich weiß nicht, ob ich lange hier bleibe. Ich sehe doch, dass es das Leben hier gut mit dir meint. Ja, es gefällt mir ganz gut hier. Verheiratet? Geschieden? Nein. Was machst du beruflich? Ich habe einen Abschluss in Geschichte. Liebe Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber dieser Mann dort ist Historiker. Schande! Dieses Land liegt am Boden, alles muss wieder aufgebaut werden. Was wir brauchen, sind Ärzte, Ingenieure, Zimmermänner, Müllmänner. Man sucht sich seine Vorlieben nicht aus. Aber ich bin nicht nur Historiker. Ich bin auch Schriftsteller. Ich schreibe... Schreiben. Schreiben. Schreiben. Ich bin Schriftsteller, aber... Junger Mann, vor dir sitzt Ferdinand Malingo, Verlagschef der Edition Zug Regel ins Glück. Nummer 94, Lebensweisheit. Wenn man trinkt, muss man pissen. Und wenn man pisst, ist es immer noch euer Bier in eurem Klo. Ich piss lieber zu Hause. Trinkgeld? Hier. Seit wann schreiben Sie? So seit 10 Jahren. Worüber schreiben Sie? Über wen? Zielgruppe, Erwartung, Gesamtauflage, Auszeichnung, welches Genre? Schreiben Sie gerade an etwas? Es ist eine Art Bühnenepos, das dieses Land aus einer historischen Perspektive beleuchtet. Das Afrika der Möglichkeiten. Lumumba, der Engelsturz oder die Stößel-Mörser-Jahre. In den Hauptrollen Che Guevara, Sekou Touré, Gandhi, Abraham Lincoln, Lumumba, Martin Luther King, Ceausescu und nicht zuletzt der abtrünnige General. Ich bin kein Kommunist, das interessiert mich alles nicht. Ich weiß, Lumumba steht für die Unabhängigkeit von Kongo Zaire, aber ich finde es besser, ihn durch einen eigenen Helden zu ersetzen. Einen Partisan, der für diese Stadt hier gekämpft hat, anstatt sich hinter der Geschichte von Kongo Zaire zu verschanzen. Und dann dieses Kongo, den Kongolesen. Lass die Helden in Würde ruhen. Denk dir Texte aus, in denen es um Eisenbahntrassen, Minen und was weiß ich noch geht. Ich möchte das Gedächtnis eines Landes, das nur auf dem Papier existiert, wieder zum Leben erwecken. Die Küken, Grubenarbeiter, ja, das habe ich alles ausgehungerte Studenten. Gehört. Es gibt doch schon genug Elend, Armut, Syphilis und Gewalt in der afrikanischen Literatur. Sieh dich doch mal um. Hier gibt es schöne Mädchen, gut aussehende Männer, Brasser Bier, gute Musik. Ja? Inspiriert dich das alles nicht? Die Zukunft der afrikanischen Literatur macht mir Sorgen. Der Protagonist im afrikanischen Roman ist immer ledig, neurotisch, pervers, depressiv, kinderlos, ohne festen Wohnsitz, hochverschuldet. Hier lebt man und fickt man und ist zufrieden. Auch in der afrikanischen Literatur muss gefickt werden. Dein Bühnenepos interessiert mich. Gut seht ihr aus. Ich werde eine Lesung organisieren. Die Edition Zug ins Glück hat die Ehre, Ihnen... Wie hieß es noch gleich, dein Dünen-Epos? Das Afrika der Möglichkeiten. Lumumba, der Engelsturz oder die Stößel-Mörser-Jahre. Heute an diesem wunderbaren Abend hat die Edition Zug ins Glück die große Ehre und die wahre Freude, Ihnen Lucien zu präsentieren, einen zeitgenössischen Autor, dessen Werk im Begriff ist, die Mauern, die Schienen, die Kriege und die Ozeane zu überwinden und das demnächst bei uns erscheinen wird. Also ich... Ich bin Schweizer, Väter und mütterlicherseits. Ja, früher oder später hättest du es ohnehin erfahren. Das sage ich, um Missverständnissen vorzubeugen. Nicht alle Weißen hier sind zwangsläufig Schweizer. Einige sind sogar afrikanischer als ihr selbst. Es ist doch so. Sie lieben Afrika. Uhrwerke. Papiertaschentücher, paraphrasierte, kanalisierte Erektionen. Regel Nummer 10. Berührt, geführt, alles oder nichts. Wer verliert, gewinnt. Die Legende besagt, dass Stadtland erhobenen Hauptes untergehen wird. Die Regierungsarmee bekämpft uns von morgens bis abends. Um den Zug wieder ins Rollen zu bringen, hat die internationale Gemeinschaft die 19 nationalen souveränen Konferenzen unterstützt und die kreisten und gebaren eine Fledermaus. Trotz ihrer in China, Angola, im Sudan und auf Kuba ausgebildeten Soldaten ist es der Zentralregierung nicht gelungen, den Aufstand niederzuschlagen. Wir werfen der Zentralregierung vor, den Löwenanteil von dem, was wir aus den Minen holen, für sich zu behalten. Ohne unsere Provinz ist dieses Land eine Farce. Im Anfang war der Stein und der Stein, die Bahntrassen und die Bahntrassen, die Ankunft von Menschen aller Nationalitäten, die alle denselben Dialekt sprachen, Sexkoltan, berauscht vom Sex und vom schnellen Geld, pervers, von Geburt an skrupellos und für jeden Coup zu haben, solange nur etwas dabei herumkommt, Geld und Sex, vor allem aber Geld. Der Abend der Lesung begann verhalten, da es im Stollen einer Diamantenmine zu einem Erdrutsch gekommen war. Die Neuigkeit verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Jeder kannte die Grubenarbeiter, die der Berg verschluckt hatte. Es war am Vormittag passiert. Ich mag die Banken nicht. Man hatte 6 Leichen aus den Trümmern geborgen. Unter ihnen Boubacar, der immer damit gedroht hatte, sich aufzuhängen, wenn seine Mutter ihm verbot, ins Loch hinabzusteigen. Was sagt die Uhr? Boubacar hatte schon mehr als 8 Grubenunglücke überlebt. Das vorletzte hatte ihm den Spitznamen Lazarus eingebracht. Den Gerüchten im Tram 83 zufolge war Boubacar völlig unversehrt aus einem Grubeneinsturz hervorgegangen, der viele Menschenleben gefordert hatte. Weiter hieß es, er hätte sogar das Fleisch seiner verunglückten Kollegen gegessen. Ich finde, das Vorspiel hängt vom Touristen ab. Sie blieben 4 Tage und 4 Nächte eingeschlossen und Lazarus war der Einzige, der dem Verderben entkam. Ist er reich? Gibt er seinen Freunden auch mal was aus? 156 Personen fanden den Tod, einschließlich einiger Küken und Knirpse, die mit hinabgestiegen waren, um auszuhelfen. Das Spiel wird sowieso überbewertet. Küken sind Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren, die sich in den Steinbrüchen prostituieren, in einer Reihe hintereinander herlaufen und ohne weiteres die Militärs verständigen, wenn ein Kunde sich nicht an die Tarife hält. Knirpse sind Jungs, fast noch Kinder, die vielseitig einsetzbar sind. Beim Abbau, beim Transport und beim Waschen des Kieses, aus dem die Diamantenkristalle gewonnen werden. Ich kam eine Viertelstunde vor dem Auftritt durch die Hintertür herein. Die Angst im Bauch. Sie sind nicht hier, um deiner Dichtkunst zu lauschen. Der Besitzer des Tram war so nett, mir ein paar saftige Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Hör zu, Nach den Grubenunglücken der letzten Tage ist die Stimmung aufgeheizt. Sie werden versuchen, dich auf die Gleise zu zerren. Mach dich aufs Schlimmste gefasst. Für uns ist das Wichtigste, dass sie bumsen und sich betrinken wie immer. Sieh zu, dass du klarkommst. Der Verleger, in eine bunt gemusterte Jacke gezwängt, lachte sein schönstes Banania-Lachen. In den gemischten Toiletten wurde erzählt, dass es die erste Lesung seit seiner Ankunft aus der Südsee war. Während er eine leidenschaftliche Rede über die Züge von Stadtland hielt, lag seine rechte Hand auf meiner Schulter. Sie denken an nichts als an Leibeswohl und Leibesfreude. Hunde bellen, Züge voller Goldbarren fahren vorbei. Eines Morgens werden sie aufwachen und feststellen, dass es Stadtland nicht mehr gibt. Stadtland wird nur noch eine entfernte Erinnerung sein, ein Schatten. Schon jetzt ist Stadtland nicht mehr als ein Wort. Der Himmel gehört höheren Göttern und die Erde den Touristen und dem abtrünnigen General, der Abbau betreibt, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Was werden sie tun ohne ihr Land und ohne ihre Edelsteine, die wie Pilze aus dem Meer schießen? Verpiss dich, Lucien! Ich war fest entschlossen, die Lesung zu Ende zu bringen. Ich klammerte mich an die Worte. Ich fixierte einen Punkt. Ich ließ ganze Abschnitte aus. Am liebsten hätte ich mich in die gemischten Toiletten geflüchtet. Ich erinnerte mich an meinen letzten Auftritt. Hinterland. Applaus. Die Darbietung hatte mir 17 Monate Haft auf Bewährung und 2 Jahre Berufsverbot für besonders schwerwiegende Körperverletzung, Landfriedensbruch, systematische und geplante Aufwiegelung eingebracht. Verpiss dich, Lucia! Alligator! Angeber! Ich forderte eine Schweigeminute in Gedenken an die Opfer und eröffnete den Tanz. Tresone Kaiser. Schlüsse Gruppe weiter. Die Prügel, die er nach seiner Lesung eingesteckt hatte, fesselten ihn ans Bett. Er musste mit 17 Stechen genäht werden. Kopflose Menschen erschienen und rieten ihm, den nächsten Zug zu nehmen. Anderenfalls würde er sich in der Leichenhalle wiederfinden. Eingeweide herausgerissen, Augen ausgestochen. Schräg träge Studenten. Wie orientiert du dich so weg in die Heimat? Das schrecklich hätte du aus der Kellnerin mit dem dicken Lippen erstarrt. Guten Abend, hier Ferdinand Malingo. Könnte ich bitte mit Monsieur Lucien sprechen? Regel Nummer 25. Die Treppenhäuser von Neumexiko dienen den Jungs aus der Nachbarschaft auch als öffentliche Toiletten. Zur Straße der Unabhängigkeit. Ich bog in die Straße des internationalen Waffenstillstands ein, nahm trotz meiner Bedenken die Straße der Totengräber. Hey, Monsieur, Monsieur! Welche Größe suchen Sie? Wir arbeiten für billiger. In der kleinen Straße wimmelte es von Kommissionären, Klageweibern, wir sind gar nicht teuer. Totengräbern und Händlern, die lauthals Gebrauchtzerge anpriesen. Im Holz ohne Aufpreis. Von Alkohol und Zigaretten abgestumpfte Blicke. Von Spulwürmern, Amöben, Regenwürmern und anderen Weichtieren aufgeblähte Bäuche. Kahl rasierte Schädel. Vom pausenlosen Ausheben der Gräber steif gewordene Arme und Beine. Sie waren knapp 10, vielleicht auch 12 Jahre alt. Sie hatten alle dieselben Ausreden parat. Wir machen das, um unser Studium zu finanzieren. Papa ist mit den Lokomotiven auf und davon. Er schreibt nicht mehr. Mama ist krank. Die Onkel und Tanten und Großmütter sagen, dass wir Hexer sind. Und dass es unsere Schuld ist, dass Papa zum dritten Mal geheiratet hat. Und dass wir unsere Hexenkunst von Mama haben. Und dass wir zu den Predigern gehen sollen, damit sie uns Palmöl zu trinken geben und uns die Hexerei austreiben, damit wir nachts nicht davonfliegen. Regel Nummer 23. Jeder Tag ist ein Kampf. Wir sind gar nicht teuer. Mein herzliches Beileid. Die Lebenserwartung liegt hier bei 41 Jahren, ob einem das passt Kindheit oder nicht. 0 bis 2. Die 4 Jahre, die mir noch bleiben, Pubertät nutze 3 ich, wie es mir gefällt. Jugend 8 bis 12. Mit 15 dann das Testament. Grubenarbeiter oder Schürfer, je nachdem. Grubenunglücke, Suizid, Erhängen, Überdosis, Radioaktivität, Drogen oder gewöhnlicher Alkohol, Vendetta, sexuell übertragbare Krankheiten, Studenten, Zugunglücke, Suizid, Vergiftung der Unbelehrbarsten, Zusammenstöße mit Grubenarbeitern, Hungerstreik, sexuell übertragbare Krankheiten, Single Mummies, Verwünschung. Lass uns weit weg von hier gehen. Sexuell übertragbare Krankheiten. Ich führe mich nach Graz. Oder meinetwegen nach Moskau. Ich liebe dein Land. Regel Nummer 20. Dieses Gesocks ist dazu da, die Fehlpässe zu parieren. Guten Abend, Monsieur Maringo. Ich möchte mich zunächst für die bedauerlichen Vorfälle von neulich entschuldigen. Ich dachte, es wäre möglich, dieser Stadt durch Literatur eine gewisse Sicht auf die Welt zu vermitteln. Wir Intellektuellen verschwenden hier doch nur unsere Zeit. Hör auf, in meinen Jagdgründen zu wildern. Es heißt, du möchtest Luciens Geschreibsel verlegen. Das geht dich das an. Ich verbiete es dir. Mit welchem Recht? Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Lucien hat es mir zu verdanken, dass er in dieser Stadt ist. Ich habe meine Beziehung spielen lassen, um diesen Idioten aus dem Drecksloch von Hinterland zu holen. Ich bestimme, wo es für ihn lang geht. Lass dir das gesagt sein. Spinnst doch. Der Verleger war Stammgast im Tram 83. Er kam fast täglich. Man behandelte ihn wie einen Prinzen. Er war im Ansehen gestiegen, seit der abtrünnige General ihn namentlich in einer seiner Endlosreden genannt hatte. Sie hatten dasselbe Gymnasium in Genf besucht und kannten sich persönlich. 1978 hatten sie sich nach einem Schulwechsel des Generals aus den Augen verloren. In der Presse war Malingo wieder auf seinen ehemaligen Klassenkameraden gestoßen. Ferdinand Malingo gehörte, wie der Name schon sagt, zu einer seltenen Spezies. Wie war noch gleich der Titel, Lucien? In seinem Heimatland war er als studierter Theologe, Ökonom und Landschaftsplaner, leitender Angestellter einer großen Bank gewesen. Das jedenfalls erzählte man sich. Nicht einmal ein kleines Danke? Lucien! 3 Monate schaffte es, dieser Malingo sich vom Abbau fernzuhalten. Was ein wahres Wunder war. Nach eigener Aussage wollte er keinen Profit aus dem schwarzafrikanischen Afrika schlagen. Sein Fehler war, dass er begann, im Tram 83 herumzulungern. Ohne Kohle ist das Leben im Tram 83 unerträglich. Angeblich hatte er sich aus diesem Grund entschlossen, ebenfalls Abbau zu betreiben. Du hast mich 2 Jahre lang abgezockt. Du hast rumgepfuscht und Aufträge weiterverkauft. Du hast es mir zu verdanken, dass du überhaupt den Mund aufmachen darfst. Du warst halb tot, als du im Tram aufgetaucht bist. Ich zocke dich nur, weil das Erz uns gehört. Es ist unser Erz. Regel Nummer 5. Die Minen und die Gleise gehören uns. Lucien? Lucien, ich will, dass du deinen Text von Grund auf überarbeitest. 20 Figuren sind zu viel für einen Bühnenepos. Ich brauche einen Text mit maximal 10 Figuren. Streich die Hälfte der Figuren und ich veröffentliche dieses kleine Juwel. Was sagt die Uhr? Glaubst du, dass das so einfach ist? Hände weg von meinen Titten. Mit 2 Küken ins Bett, das ist glatter Selbstmord. In einer einzigen Nacht saugen sie dir alle Energie aus dem Tag. Du bist der Herr über deinen Text. Es genügt, die Lasten umzuverteilen. Ich bleibe bei meinen 20 Figuren, Monsieur Malingo. Wenn das so ist, dann musst du den anderen Verleger suchen. Was sagt die Uhr? Regel Nummer 34. Hunger? Vorsicht. Man hat schon von gerade abgestillten kleinen Kindern gehört, die Züge gekapert haben, mitsamt der Ware und allem, was sich drinnen und draußen bewegte. Mittelbarer Grund: Hunger, dem man nicht entkommen kann. Sofortige Folge: bewaffneter Raubüberfall mit Blutbad. Straße der Regierung 63, gegen 2 Uhr morgens. Auftritt Lucien. Nach der Begrüßung gingen wir wortlos die Straße zu den Lagerhallen hinunter, die bei den Plünderungen 1992 abgebrannt und verlassen, dann renoviert und in der zweiten Halbzeit eines Befreiungskriegs abermals niedergebrannt und schließlich von abtrünnigen Rebellen umgenutzt worden waren, die dort mit ihren Familien und ihren Hunderten von Haustieren lebten. 8 Männer mit vielsagenden Namen. Der Drache. Mortal Kombat. Freistoß. Dysenterie. Unbezwingbare Masern. Schon am Eingang zeigten sich die Charakteristika der Anlage. Ziegen, Hähne, Truthähne, Binierbuden, Schubkarren, Stühle ohne Beine, Single-Mami-Präküken. Regel Nummer 5. Die Minen und die Gleise gehören uns. Regel Nummer 27. Das Tagesgeschäft ist kein Strandausflug. Haltung, Männer! Regel Nummer 67. Die Mächtigsten machen die Mächtigen fertig. Die Mächtigen kacken den Schwachen in den Mund. Die Schwachen sperren die Schwächsten weg. Die Schwächsten geben sich gegenseitig den Rest und machen einander Beine! Ihr Schlappschwänze, ihr Nieten, ihr Schisser, ihr Bauern, ihr Mädchen, ihr Möchtegern-Männer, kommt doch her und zeigt uns, dass ihr uns zum Stöhnen bringen könnt! Lucien war das komplette Gegenteil von mir. Was nützte es, überall den Intellektuellen zu geben, wenn die Gleichung doch dieselbe blieb? Warum diese Manie, die Menschheit auf Träumereien und Zitate zu reduzieren, die er auf seinen Zetteln zusammentrug? Wie aber die Zahl der Figuren halbieren, ohne den Plot kaputt zu machen? Vielleicht sollte man den Text in 2 Teile gliedern, um die historische Glaubwürdigkeit zu gewährleisten, und zwar die verbrannten Morgen und die Trauerweiden. Lenins Reaktion auf die Nachricht, dass Napoleon sich zusammen mit Mao Zedong nach St. Helena abgesetzt hatte, nichts zu machen. Alles drehte sich. Meine Beine gaben nach. Lumumba, Abderrahman Sisako. Nein, keine Zeit. Schon mein Urgroßvater war am Bau der ersten Eisenbahnlinie beteiligt gewesen und hatte außerdem in der Mine gearbeitet. Mein Großvater, seines Zeichens Lokführer, verbrachte seinen Feierabend im Steinbruch, wie fast alle seine Zeitgenossen. Das war damals fast schon eine Religion. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, der Minen, Eisenbahnen, der Küken, der Singen-Mamis, des Tram 83, der Salsa, der Rumba, des Blues, des Negro-Spirituals und für die gewinnorientierten Touristen des Jazz. Mein Vater war ebenfalls Lokführer und Grubenarbeiter in Teilzeit. Meine Schwester unterhielt eine 2-Sterne-Absteige mit ein paar Küken in der Nähe der ehemaligen Steinkohlenmine. Mein jüngster Bruder, der an der Akademie der Bildenden Künste von Straßburg studierte, war eine Schande für sein Land, wie man hörte. Er brachte seine Kommilitonen und Professoren zur Verzweiflung. Der Arme zeichnete nichts als Gleise, Lokomotiven, Grubenarbeiter mit ihren Spitzhaken und eingefleischte Küken bei ihren nächtlichen Tänzen. Wir drangen in die Grube vor. Requiem riss sich die Kleider vom Leib, urinierte, umkreiste sie 6-mal und murmelte dabei Beschwörungsformeln. Es heißt, dass die Grubenarbeiter, sobald sie unter der Erde sind, aus verschiedenen Gründen Beschwörungsgesänge anstimmten. Erstens, um für den Fall eventueller Einstürze die Götter auf sich aufmerksam zu machen. Zweitens, um die Geister von jenen zu verjagen, die verschüttet worden sind und nun dort ihr Unwesen treiben. Drittens, um die Kraft zu finden, alles kurz und klein zu schlagen. Viertens, um die Götter um eine reiche Ernte anzuflehen. Requiem flirtete mit der Großmutter von Mortal Kombat. die als hauptberufliche Fetischiseuse arbeitete. Sie verhalf den Einwohnern von Stadtland zu spektakulären Funden, wenn sie im Gegenzug mit ihr in der Missionarsstellung verkehrten. Sie sagte die Zukunft voraus. Unter anderem Obamas Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in den USA. Die Pfingstverschwörung. Den Fall der Berliner Mauer. Den Zerfall der Sowjetunion. Den Wechsel von Ribéry zu Bayern München. Den Kopfstoß von Zidane. Den Tod von Jonas Savini. Sie hatten nur eine Lampe dabei. Wahre Maulwürfe. Ganz intuitiv schlugen sie zu, griffen an und machten Jagd auf den Stein. Wir füllten insgesamt 17 Säcke. Gegen 5 Uhr morgens befahl Requiem zusammenzupacken. Alle hieften sich unter Einsatz all ihrer Kraft, je 2 Säcke auf den Kopf, alle bis auf mich. Mortal Kombat half mir, meine schwere Last zu tragen. 5 Uhr. Die Zeit lief. Wir mussten uns sputen, um heil aus der Sache herauszukommen. Requiem brüllte mit seiner Kalaschnikow um den Hals von vorne. Der Erste, der es wagt, die Ware abzusetzen, bekommt von mir eine Kugel verpasst. Wo ist mein Notizheft? Wo ist mein Notizheft? Guten Abend. Ich habe meine Freunde begleitet und dann... Wenn du willst, dass wir dich am Leben lassen, sag uns, wo ihr die Ware versteckt habt. Sie sind mit der Ware abgehauen. Was gibt's da zu lachen? Es handelt sich entweder um aus dem Kriegsdienst entlassene Soldaten oder Jugendliche aus strauchelnden Familien, die vor der Hungersnot und anderen Zumutungen fliehen. Wie etwa, heute bist du an der Reihe, die Familie zu ernähren. Beweg deinen Arsch und bring uns Palmöl, Dörrfisch, Maniokmehl und Streichhölzer. Oder auch suspendierte Studenten. Mit 31 Jahren werden sie zu Selbstmördern. Oder Prachtstraßengangstern, die euch die Kehle durchschneiden, sobald es dunkel wird. Was hast du hier zu suchen? Ich wollte nur mein Heft holen. Zieh deine Schuhe aus. Gib dein Gürtel her. Zeig deinen Schwanz. Nicht schlecht. Du siehst aus wie ein Intellektueller. Sag Herrn Segans Zieger auf. Onkel Segan, alter Segan. Die Hunde kicherten. 8.37 Uhr. Die Hunde? Ich machte mir wieder in die Hose. Die Hunde kicherten. Kann ich mal dieses Heft sehen? Stammen die Flugblätter von Ihnen? Wenn der abtrünnige General nicht einlenkt, setzen wir das Zentralgefängnis, die Polizeiwachen und das Haus seiner 7. Frau in Brand. Ich bin kein Student. Das ist nur ein Kalender, sonst nicht. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich schließe Wetten für ein Pferderennen in Vincennes ab. Ich habe schon auf die 9, die 16, die 6, die 21 und die 7 gesetzt, in dieser Reihenfolge. Jetzt schwanke ich noch zwischen der 16, der 36 und der 9. Was denkst du? Nehmen Sie die 16. Ja, vielleicht hast du recht. Das hätte ich auch schon gedacht. Die 16. Aber warum die 16? Ich bin am 16. Mai 1953 geboren. Meine Frau ist auch an einem 16. geboren. Meine Ex, wollte ich sagen. Nur eine Flasche Wodka und 10 Pesos und ich lasse dich laufen. Ich bin mittellos. Und selbst wenn ich etwas hätte... Ich hasse die Denunziation, die Korruption. Was sollen meine Kinder essen, wenn du dich nicht erkenntlich zeigst? Eine Flasche Wodka und $10. Vor dir liegt die Freiheit. Soll ich dir mal was sagen? Ich bin der Einzige auf dieser Welt, der noch bei klarem Verstand ist. Manchmal frage ich mich, wie ich das mache. Hm? Nein, danke. Sie können sich nicht vorstellen, wie ich leide, wenn ich Typen wie Sie vor mir habe. Obendrein auch unschuldig. Ich liebe klassische Musik. Jeder Ton lockt uns in unbekannte Tiefen. Eine Höhlenforschung der Seele. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich bin Familienvater. Wenn mir jemand unschuldig erscheint, nehme ich das Trinkgeld und lasse ihn gleich wieder laufen. Sehe ich so aus, als würde ich lügen? Und wenn Sie Schwestern haben, zögern Sie nicht. Die können Ihre Angelegenheit beschleunigen. Sehr, sehr beschleunigen. Ah, ich liebe diese Stimme. Achte auf die sprechenden Chöre. Großartig. Ich spüre eine starke Präsenz. Regel Nummer 64. Lass sie einen auf dicke Hose machen. Sie besetzen die billigsten Plätze. Guten Abend, Monsieur. Ich bin kein Monsieur. Was machst du? Ich mag es, mit den Geräuschen unserer Züge zu verschmelzen. Kleiner Verdauungsspaziergang. Boah, es deprimiert mich, wenn Typen, die eigentlich etwas zu tun haben müssten, die Zeit mit Dingen vergeuden, die nichts einbringen. Ich lass dich weiter träumen. Hey, wohin gehst du? Ins Tram, ein Bier, vielleicht eine Besprechung mit einem Küken. Warte auf mich! Ich habe eine Besprechung mit meinem Verleger im Tram. Hast du eine Kippe für mich? Nein. Du rauchst nicht. Du fickst nicht. Du isst keinen Hund. Du steigst nicht ins Polygon hinab. Du lieferst keine Ware aus. Du versteckst dich vor den Mädchen. Du trinkst keinen Schnaps. Hey. Ich frage mich wirklich, was du mit deinem Leben anfängst. Hey! Haut ab! Im Blasen bin ich Weltmeisterin. Haut ab! Orientteppiche, Selbstmörder, Stilblüten, Reste. Ihre Krokodilstimme widert mich an. Wir planen ein Dumm. Er ist keinen Hund, der Verleger. Er bestellt welchen für Lucien, aber der Schriftsteller bestellt ihn wieder. Papier ist mir lieber, ich hab keinen Hunger. Die Nacht kam in Bikini und Unterwäsche. Die sind nicht ausgebrochen. Allein im Umkreis der Mühle der Hoffnung schlachtet man 93 Hunde pro Woche. Nach Schätzungen der amerikanischen Organisation Save the Dogs in Afrika werden 32% der Hunde im Vampirviertel konsumiert, 45% im Vetterbratenbezirk und 23% im Südcamp. Um für die Hundefrage zu sensibilisieren, haben sie deutsche Schäferhunde mitgebracht, die darauf abgerichtet sind, jedes Wort zu verstehen und zu befolgen. Und haben dabei übersehen, dass bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Fleisch in Stadtland von toten Hunden und Pferden stammt. Ja? Man erzählt sich, dass die deutschen Schäferhunde von 1 bis 10 zählen, auf 2 Beinen gehen, Schlaflieder summen, den Fernseher anschalten, Kaffee kochen, lesen und schreiben können. Die amerikanischen Touristen von der amerikanischen Organisation Save the Dogs in Africa sind verrückt nach dem Tram. Man hörte, dass sich eines Tages ein paar Küken mit Grubenarbeitern verschworen und einschläfernde Substanzen in die Gläser der Amerikaner gemischt hätten. Und dass sie ihnen, als sie außerstande waren, auch nur den kleinen Finger zu rühren, ihre Wohnungsschlüssel, Kleider, Handys und ihre Hunde abgenommen hätten. Kurz, die Nierchen mit Pilzen, die es 24 Stunden später nach diesem Zwischenfall zu essen gab. Ohne uns zu grüßen, diese Finger verdienen größte Hochachtung. Die sind schon überall gewesen, wo Finger so gewesen sein kann. Schön bissfest. Die Amerikaner erstatteten Anzeige, was nicht beachtet wurde. Wie soll man 3 Küken in einer Stadt ausfindig machen, in der es Tausende von ihnen gibt? Wie geht es meinen Figuren? Nicht schlecht. Es ist mir gelungen, ihre Anzahl zu halbieren. Ich sehe hier 10 Figuren. Was haben denn die anderen 8 verloren? Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein 2-Personen-Stück will. Aber Sie müssen sich doch daran erinnern, was Sie gesagt haben, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Streich die 20 Figuren auf 10 zusammen und ich veröffentliche dich. Hör zu, Lucien. Hey, du. Aber wegen dieser Sache bin ich hier. Wünschen die Herren Gesellschaft, um die Frauen daheim zu vergessen, die weder Initiative noch Kreativität erkennen lassen? Nehmen wir mal an, wir würden uns auf diesen Text mit seinen 10 Figuren einigen. Was sollen wir essen, wenn ihr... Fällt dir denn gar nicht auf, dass sie zwischen den Zeilen hin und her schlingern? Wenn ihr uns kein Geld gibt, rühren wir uns nicht von der Stelle. Hey, Kleine. Deine Titten bringen mich ins Schlingern. Stimmt's, Lucien? Herr Verleger, langsam habe ich genug von Ihren Geschichtchen. Das Stück spielt auf einem Bahnhof. Es ist in Gleise unterteilt. Es gibt 10 Gleise, also 10 Akte. 10 Figuren, die einander nicht kennen, warten auf ein und dieselbe Person. Eigentlich kennen sie sich, könnte man sagen, über einen Dritten. Und das ganze Stück lebt von ihren Plänen, Träumen, Erinnerungen, ihren Zuneigungen und ihrem Hass auf den Typen, der kommen soll. Wir haben da etwas, das wird euch verrückt machen, Frau Lust. Ich sage dir, dein Text wird nach Gleisen und der Geschichte der ersten Minen stinken. Ich schlag dir ein Geschäft vor, ein anderes Geschäft. Afrika interessiert die meisten Intellektuellen nicht. Man könnte sagen, es ist nicht mehr so exotisch wie vor 400 Jahren. Ich schlag dir vor, es noch einmal mit demselben Text zu versuchen, nur dass die Handlung in Kolumbien spielt. Die FARC, der Dschungel, du weißt schon. Nimm das als Hintergrund. Die Geschichte muss im Dschungel spielen. Wenn du fertig bist, Lucien, will ich noch ein paar Takte mit diesem Typen reden. Wir wollen ja nicht ewig warten, bis ihr mit eurer Literatur durch seid. Ach, noch was, Lucien. Wenn du ein wenig Zeit hast, dann beglücke uns doch mit einem Gedichtband über Mauretanien. Mauretanien, das interessiert die Leute, das beflügelt die Fantasie. Ja? Freie Verse über Mauretanien. Werde darüber nachdenken. Ich kann dich nicht ertragen. Du weigerst dich, für mich zu arbeiten, obwohl du mir alles zu verdanken hast. Du wirst es niemals schaffen, die Miete zu zahlen. Darauf verwette ich meinen Schwanz. Liebe mich für immer. Nimm mich mit in dein Land und liebe mich mehr als deine Kinder. Regel Nummer 17. Keine Panik bei unseren Mädchen. Sie haben gar keine andere Wahl, als zu spuren. Nicht jede Nacht folgte derselben Chronologie des Biers, der Musik, des Tanzes, der taufrischen Single-Mammes, der Hundespießchen und des Wahnsinns. Die Nachtschwärmer kannten den Plot, also die Prosodie der Ereignisse, die Zuckungen der Umstände, die düsteren Prozessionen ins Ungewisse. Manche begannen mit klapprigen Single-Mammes, genossen die poetischen Tänze auf den Pritschen des Bordells vis-à-vis bei Großmütterchen Nahkampf, machten weiter mit Jazz, schrieben das Vorwort mit Glühwein, genossen Katzenragout mit Oliven, Reis, Hundespießchen und Safrankartoffeln, rauchten indischen Hanf, stiegen bis zu den Zähnen bewaffnet ins Polygon der Mine der Hoffnung hinab. In der Zwischenzeit Tarifverhandlungen über stetig steigende Löhne. Die Beine geben nach, die Lust, sich den Unterleibsfreuden zu widmen, das Bier macht sich bemerkbar und der Körper wartet sehnsüchtig zu koten, sich die Hosen schmutzig zu machen. Koten ist überschreiten, ist ablassen, ist Ballast abwerfen, ist abtransportieren, ist abseilen, ist gegen Kaution freilassen, ist sich erleichtern, ist scheißen und um nicht vulgär zu erscheinen, sagen wir dringendes Bedürfnis oder sogar Notdurft. Zur Einstimmung sang die Diva der Eisenbahntrassen »This life is longer than the train to nowhere«. Zum Crescendo der neuesten Eisenbahnwaggons, die der abtrünnige General im Tausch gegen noch nicht erschlossene Ware hatte anschaffen lassen. Nebel zog auf, das Meer strömte hinaus, die Dunkelheit verschwand aus den Gesichtern. Eine Zufallsbegegnung zwischen einem Mann und einer Frau an Bord eines Zuges. Gemeinsamer Nenner? Gedächtnisverlust. Sie verlieben sich ineinander? Aber wie sollen sie es sich sagen? Wie sollen sie sich lieben? Wie sollen sie von ihrem früheren Leben erzählen? Gegen Ende, als dem Mann nur noch 5 Wörter blieben. Geschichte, Mandelentzündung, Feuerpause, Schande und Schweißen. Versucht er sich eine Sprache zu basteln, um die Liebe zu sagen. Düster, düster, düster, düster, düster. düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster, düster. Die Präliminär sont pour les touristes. Das Vorspiel ist was für Touristen. Wir nehmen lieber gleich den Hauptgang. Der Norde, la principale, tout de suite. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich danke euch für euer Vertrauen und all die Liebe, die ihr mir entgegenbringt. Ich freue mich, nach Hause zurückzukehren und die alltäglichen Dinge des Lebens, im Guten wie im Schlechten, mit euch zu teilen. Ich habe eine großartige Neuigkeit für euch. Soeben habe ich das Bühnenepos veröffentlicht. Ein bemerkenswerter Text, halb historisch, hochliterarisch, aus der Feder eines hiesigen Autors. Ich spreche von Lucien. Wie ich gehört habe, hat man mich für tot erklärt und einige unter euch haben sich sehr gefreut. Diesen Menschen sage ich klar und deutlich, ich sterbe mit 90, keinen Tag früher. Das Folgende richtet sich an einen gewissen Requiem. Er hat mir gedroht, er hat jede Affenart dieser Welt herangezogen, um mich zu beschimpfen. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit dieses Buch nicht erscheint. Er verbringt den lieben langen Tag damit, mich schnell zu machen. Als wäre ich ein Ausländer, als stammte ich nicht auch aus diesem Land. Wenn ich kein Afrikaner bin, was bin ich dann? Stammt der erste Mensch nicht auch aus Afrika? Ist er nicht auch mein Vorfahre? Requiem, komm her! Wenn du ein Mann bist, Requiem, komm, komm, komm, auf die Bühne! Wenn du den Mumm hast, Requiem, du Idiot, du bist erledigt, ich hab gewonnen! Aber ich will euch nicht langweilen. Bühne frei für Musik und Bier. Ihr könnt trinken, so viel ihr wollt. Das sind auch meine Kosten. Es gibt Leute, mit denen es nicht zu spaßen. Ich bin einer von ihnen. Ich habe euch etwas zu sagen. Das Vorspiel nervt mich. Aus dem Fenster geworfene Zeit. Ich habe hier eine Zeitschrift. Jeder, der sie haben will, darf sich eine nehmen. Der General! Die beiden Nacktfotos, die Requiem von ihm veröffentlicht hatte, trieben den General in den Wahnsinn. Ich schließe bis auf Weiteres alle Minen von Stadtland und befehle, dass Tram, Hort des Verbrechens, der Ausschweifung und Verderbtheit, noch heute Nachmittag abreißen zu lassen. Er hat noch am selben Tag die diplomatischen Beziehungen zu Bolivien, Uganda und Aserbaidschan aufgekündigt und schoss scharf auf seine Leibwächter. Die Gespräche im Tram drehten sich weniger um den bambusschlanken Körper des Generals als um sein kleines Pimmelchen. Tot oder lebendig, ich will, dass ihr mir diese drei Mistkerle bringt. $50,000 und die Erlaubnis, für immer im Polygon der Mine der Hoffnung Abbau zu betreiben. $70,000, $80,000, $100,000, $1,000,000. Am 24. Dezember nutzten Requiem, Malingo und ich die Unaufmerksamkeit unserer Gastgeber und suchten das Weite. Ziel? Sich zum Bahnhof durchzuschlagen, dessen Metallgerüst und auf den ersten Zug Richtung Hinterland zu springen. Die Küken, Die Touristen zweiter Klasse, die Diva, die gewinnorientierten Touristen, die Kellnerin, die Aushilfskellnerin, die Aushilfskellnerin mit den dicken Lippen, die Schrecklichen, du, Lucien, du vor allem, Malengo, der abtrünnige General, Mortal Kombat. So lass ich nicht mit mir reden. Ich stamme aus Genf, Requiem. Ich stamme immerhin aus Genf. Draußen saßen und standen Leute, tranken, aßen, sangen im Chor mit der Diva, tanzten, schrien, küssten sich, köderten Kunden, riefen Küken heran, fluchten, prügelten sich, forderten Jazz, um es den Touristen erster Klasse gleich zu tun. Liebe mich für immer, nimm mich mit in dein Land und liebe mich mehr als deine Kinder. Regel Nummer 74. So läuft das hier, wenn man sich einen Job angeln will. Du studierst die Anzeigen, rufst an und man stellt dich ein. Tram 83. Hörspiel nach dem Roman von Fiston Mwanza Mujila. Mit Diva Barbara Petritsch, Lucien Christoph Luser, Malingo Peter Knag, Requiem Daniel Lommatsch, Mortal Kombat Nancy Mensa Offay, der abtrünnige General Falk Rockstroh, eine Frau Marie Hörbiger, zweite Frau Katharina Lorenz, Kellnerin Martha Kijima, chinesischer Händler Stefan Wackerlich, Kinder Talula und Billy Bamforth, Tongestaltung Anna Kunzio und Manuel Radinger, Musik Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, Hospitanz Marina Ninic, Regieassistenz Julia Herzog, Dramaturgie Philipp Scheiner, Redaktion Kurt Reisnecker, Bearbeitung und Regie Philipp Haus. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2019.